Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Schönen guten Morgen, ihr Süßen. Die Sonne strahlt, die Vögel zwitschern. In den Straßen liegt der süße Duft von roten Rosen. Das, ihr Lieben, muss das Paradies sein. Doch was gibt es Neues in dieser wunderbaren Welt? Was ist der Talk of the Town? Was sind die aktuellen No-Gos? Und was liegt im Trend? All das besprechen wir gleich. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Liebe Freundinnen und Freunde einer alternativen Radiosendung, einer alternativen Informationswelt, die Welt, unsere Welt, befindet sich immer noch in Schockstarre. Es geht um die Massaker im Nahen Osten. Erst einmal das Massaker. Ich meine eigene Meinung erkläre, werde ich erst einmal ein paar fremde Meinungen schildern, damit die Positionen klar sind, die dieses Massaker ausgelöst hat. Da ist zuerst einmal Herr Dirk Kurpjuweit, der schreibt im Spiegel von dieser Woche, Nummer 42 vom 14.10., einen Leitartikel zum Thema an der Seite der Opfer, den werde ich einmal verlesen. Er sagt, es ist selbstverständlich, dass Deutschland nach dem Terror der Hamas Israel beisteht, auch militärisch. Zugleich gilt, im offenen Wort erweist sich Freundschaft. Dieser Angriff ist nicht zu entschuldigen, nicht zu rechtfertigen, nicht zu verteidigen, mit nichts. Es gibt keinen annähernd akzeptablen Grund dafür, in Dörfer einzudringen, Zivilisten zu massakrieren, zu entführen, Frauen wie Männer, Junge wie Alte. Dafür kommt nur ein Wort in Frage: Verbrechen. Die Anführer der Hamas, die ihre Kämpfer in diesen Terroranschlag getrieben haben, sind Verbrecher. Ihnen muss klar gewesen sein, dass sie mit dieser Attacke nichts erobern, militärisch nichts gewinnen können. Ihnen muss klar gewesen sein, dass Israel zurückschlagen wird, dass Männer, Frauen, Kinder in Gaza sterben werden. Ihr Schlag gegen Israel war auch ein Schlag gegen das eigene Volk, ist ein widerwärtiger Fall von Machtmissbrauch. So wird er in die Geschichte eingehen. Es ist selbstverständlich, dass sich die Bundesregierung an die Seite Israels stellt, auch mit militärischer Hilfe. Dazu verpflichtet der Holocaust, das Verbrechen an den Juden, durch das Deutschland dauerhaft aufgefordert ist, Israel zu unterstützen und Juden in aller Welt freundschaftlich gesinnt zu sein. Ein zweiter Grund ist, dass Israel bei allen Problemen in den Kreis der Demokratien gehört, dass es Teil des demokratischen Projekts und damit ein Verbündeter ist. Deutschland muss die Seite der Opfer einnehmen, wenn Bestialität in ein Mittel der Politik verwandelt wird. Wenn man diese Haltung ernst meint, muss man den Antisemitismus bekämpfen, der jetzt in Berlin und anderswo aufflammt. Wer den Terrorangriff der Hamas bejubelt, wer als Fan von Mördern auftritt, missbraucht das Demonstrationsrecht. Dafür kann es kein Verständnis geben. Es ist unerträglich, dass jüdische Schulen oder Altersheime schon seit längerem bewacht werden müssen. Dass das Tragen einer Kippa in manchen Vierteln eine Gefahr für Leib und Leben sein kann, dass sich Antisemitismus in Deutschland wieder breit macht, auch als Folge von Migration aus arabischen Ländern. Es ist ebenfalls unerträglich, dass eine Partei wie die AfD bundesweit mit einem Fünftel der Wählerstimmen rechnen kann, eine Partei, in der rechtsextremistische und judenfeindliche Haltungen eine Heimstatt haben und in der die Zeit des Nationalsozialismus und damit der Holocaust verharmlost wird. Ohne Frage ist es ein weiter Weg vom Geraune über den schändlichen Einfluss globalistischer Eliten, womit Juden gemeint sind, bis zum Massenmord an Israel. Aber es geht um denselben Gedanken- und Gefühlsraum, den widerlichen Cocktail des Antisemitismus. Die Attacke der Hamas, fährt Herr Kurpjuweit fort, war der schlimmste Auswuchs des Judenhasses seit dem Holocaust. Die Terroristen und ihre Rädelsführer sehen in den Israelis nicht Menschen, sondern Feinde, die es auszulöschen gilt. Israel hat das Recht, dafür zu sorgen, dass sich ein solcher Angriff nicht mehr wiederholen kann. Der Krieg, der nun kommt, ist dem Wesen nach ein gerechter Krieg. Aber damit steht Israel nicht außerhalb jeder Diskussion. Wer die staatlichen Akteure dort kritisiert, setzt sich schnell dem Vorwurf aus, antisemitisch zu denken. Aber eine Kritik, die nicht von Hass, Neid oder Verachtung geleitet wird, eine rationalpolitische Kritik, ist nicht antisemitisch. Gerade für Deutsche kommt es auf den Ton an. Doch grundsätzlich kann und soll es auch in der Bundesrepublik eine lebhafte Debatte über Israel geben. Im offenen Wort erweist sich Freundschaft, wobei immer zu bedenken ist, dass sich Rat oder Kritik aus der sicheren Ferne wohlfeil anhören können, gerade für Menschen, die in einem Albtraum stecken. Wenn man sich etwas wünschen dürfte für die kommenden Tage und Wochen, dann dies, dass die Regierung in Tel Aviv und die militärischen Kommandeure in dem Bewusstsein handeln, dass sie eine Demokratie vertreten, dass der Anspruch auf Humanität zum demokratischen Projekt der Neuzeit gehört, dass dies auch in Zeiten des Krieges eine Rolle spielen sollte. Kein Krieg kann humanitär sein. Kein Krieg kann human sein, weil das Töten von Menschen zum Wesen des Krieges gehört. Aber für eine Demokratie muss das Gebot der Mäßigung gelten. Zivilisten schonen, soweit es geht. Selbst wenn sich die Akteure an dieses Gebot halten, werden wir in den kommenden Tagen viele grauenhafte, unerträgliche Bilder sehen. Viele von uns werden Mitleid mit den Opfern im Gazastreifen haben, so wie sie Mitleid mit den israelischen Opfern hatten und haben. Viele von uns werden hoffen, dass dieser Krieg bald zu Ende geht, dass er sich nicht ausweitet. Bei alledem sollten wir nie vergessen, die Führung der Hamas hat diesen Krieg gewollt. Es ist Mittwochabend, kurz vor 8:30. Ich befinde mich hier oben am Paseo de Gracia, auf der Höhe fast noch von der Diagonal. Und hier sind Palästinenserfahnen zu sehen. Und die Leute rufen Libertad para Palestina, Freiheit für Palästina. Das heißt, hier sind sehr viele Leute, die fordern, wie gesagt, Freiheit für Palästina. Wir sehen Palästina-Fahnen, ein paar rote Fahnen, Fahnen von Syrien, glaube ich, oder aus dem Libanon. Es sind sehr viele junge Leute hier. Die spanische Linke hat mobilisiert. Libertad Palestina ist hier die Parole an die 500-600 Leute hier versammelt. Und es ist, ich weiß nicht, ob eine spontane Demonstration oder ob dazu aufgerufen wurde von irgendeiner Seite. Ich gehe mal rum, ich werde mal hören, was die einzelnen Leute hier so an Parolen haben. Ich sehe sehr viele Leute von hier, eigentlich aus der arabischsprachigen Bevölkerung. Sehe ich niemanden bis jetzt. Es sind Leute, die auch sonst auf Demos von Linken und Befreiungsbewegungen gehen. Da sind Katalanenfahnen mit dem roten Stern. Das heißt, auch ein Teil des Independentismus ist hier. Dann steht da ein Schild. Europa, Komplize des Genocidio, Europa, Komplize des Genozids. Und es ist einiges los, stoppt den Genozid hier. Eine junge Frau macht sich ein Selfie. Die Stimmung ist pro-Palästina natürlich. Anti-Israel wird nicht betont, aber das kann man in Klammern natürlich dazu sagen. Und sind doch weit mehr als 500 Leute. Ich würde sogar sagen, fast das Doppelte, vielleicht 1000 Leute. Hier kommen die Leute mit ihren Tretrollern durch die Menge gefahren. Da hat jemand einen Peace-Stern in Leuchtkügelchen, hält sich über den Kopf. Und das Peace-Zeichen als Leuchtkugel. Alles schaut, alles blickt sich um. Die Atmosphäre ist gespannt. Wir wissen nicht die letzten Nachrichten, was da noch passiert ist. Vielleicht sind die Israelis schon im Gazastreifen einmarschiert und verbreiten da ihre Art von, ja, von Friedenspolitik oder Demokratie oder wie sie das auch immer nennen. Jedenfalls, hier ist einiges los. So eine Demo kann man sich umgekehrt nicht vorstellen. Nach dem Massaker an den Israelis und an den jungen Leuten aus dem Festival vor 10 Tagen hat es so etwas leider hier in der Stadt nicht gegeben, muss man auch dazu sagen. Solidarität mit Palästina, schön und gut, aber was ist mit den anderen? Hamas-Fahne sieht man nicht. Die Leute sind also aus dem linksalternativen Spektrum, wie ich das einschätze, und aus dem Linkskatalanismus hier und rufen Parolen. Hier oben am Paseo de Gracia, auf der Ecke. Die Polizei hat den Paseo de Gracia von der Diagonal bis runter zu, würde ich sagen, bis runter zur Gran Via abgesperrt. Wie gesagt, Barcelona Man zeigt hier Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Wir sind hier an der Calle Provenza. Sehr lautstark die Menge. Palästina, Solidaritätsrufe. Und das war's an einem doch noch recht warmen Herbstabend hier im Zentrum von Barcelona. Mittlerweile kurz nach 8:30. Und Niemandsland, Kontrabande FM 91.4 berichtet. Wir sind dabei. Jo! Weiter geht's mit einem Kommentar von Herrn Arnold Schölzel aus der Jungen Welt. Der heißt Gegenrevolte und stammt vom heutigen 18. Oktober 2023 zum Thema Krieg im Nahen Osten. Da heißt es folgendes: Die auf koloniale Ausplünderung gegründete Welt wehrt sich. Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor erklärte am Sonntag auf der dritten Konferenz über internationale Dilemmas der Menschheit in Johannesburg: Was wir in der Welt beobachten, ist ein zunehmender Rückstoß gegen die Kräfte, die kollektives Handeln, internationale Solidarität und globale Zusammenarbeit fördern wollen. Zudem hatte Ronny Kasrils, 1963 Mitbegründer des bewaffneten ANC-Arms Umkhonto W. Sizwe und Ex-Minister für Nachrichtendienste, vor einer neuen faschistischen Gefahr gewarnt. Beide Redner brandmarkten Israels Versuche, die Afrikanische Union zu spalten und bekräftigten die Bezeichnung Apartheidsstaat für das Land im Nahen Osten. Wer, wie der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich meine, so Kasrils, es gebe kein palästinensisches Volk, der sei Faschist, dem es allein um kolonialen Landraub gehe. Abgesehen von der engen Zusammenarbeit des Staates Israel mit dem früheren Südafrika, auch bei der Atombombenentwicklung, ist es ein triviales Faktum. Beide Regime waren Speerspitzen gegen antikoloniale und nationale Befreiung. Israel ist das geblieben. Was auch immer die Hamas und andere Organisationen zur Terrorattacke bewogen haben mag, erreicht haben sie nicht nur das Zusammenrücken in Israel selbst. Sie verstärkten die Formierung des kollektiven Westens zu einer extrem gewaltbereiten, sich um die USA scharenden Gruppierung. Das betrifft besonders Deutschland, das ganz vorn mit dabei sein will, gegen Russland, gegen China und nun gegen jede Andeutung von Entspannung in der nahöstlichen Region. Die am Freitag verabschiedete Resolution des Bundestages dokumentiert das. Sie kennt allein das Selbstverteidigungsrecht Israels. Palästinenserrechte kommen nicht vor. Unter den gegebenen Umständen weitgehende Kappung der Versorgung für Gaza, Aufforderung zur Flucht bei gleichzeitiger Bombardierung, ist das die Carte Blanche für Massenmord. Dieser Blutrünstigkeit stimmten die anwesenden Abgeordneten der linken Fraktion zusammen mit der AfD zu. Passende Gesellschaft. Mahnungen wie von Joseph Biden, das Kriegsrecht zu beachten oder gar ein Krach wie zwischen Spanien und Israel, nicht dran zu denken. Es drängte die Abgeordneten einstimmig, in der ersten Reihe der Gegenrevolte zu stehen. Klar, dass UN-Resolutionen, die von Russland oder Brasilien eingebracht werden, in denen Schutz der Zivilbevölkerung verlangt und zur Konfliktbeilegung aufgerufen wird, abgelehnt werden. Frieden mit dem kolonialen Objekt ist für Kolonialmächte ausgeschlossen, die von ihnen Unterworfenen zählen nicht. Smotrich setzt sich im Sicherheitsrat wie im Bundestag durch. Pandor zitierte am Schluss ihrer Rede am Sonnabend einen Aufruf Fidel Castros zum Zusammenschluss der Ausgegrenzten auf der Welt. Der ist weiter vorangekommen, als die Helden des kolonialen Imperiums ahnen. So die Meinung von Herrn Arnold Schölzel in der Jungen Welt, Ausgabe vom 18.10.2023. Es ist Mittwoch, Abend. In der Taz heißt es heute zum gleichen Thema, Krieg im Nahost, folgendes: Israels Dilemma, es geht ums Überleben. Kein Land der Welt muss sich so für sein schieres Überleben rechtfertigen wie Israel, selbst im Angesicht des absoluten Terrors durch seine Feinde. Seit dem 7. Oktober hat es eine beinahe nie dagewesene Welle der Solidarität für Israel gegeben. Aber selbst jetzt hat es auch die Reaktionen gegeben, mit denen Israel seit jeher konfrontiert werden. Die Ansicht, bei Terrorangriffen gehe es um Freiheitskampf oder um von Gewalt gesäte Gewalt. Man kann es auch einfach Antisemitismus nennen. Dazu gehören die Reaktionen vieler linker Parteien in ganz Europa. Es gehören auch Fragen von Journalisten dazu, die bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog gestellt wurden. Die CNN-Moderatorin Becky Anderson fragte ihn nach Israels kollektiver Bestrafung der Palästinenser, was ein Kriegsverbrechen sei. Ein anderer britischer Journalist warf Israel vor, die Menschen in Gaza für Hamas verantwortlich zu machen. Der sonst so sanftmütige Präsident reagierte wütend. »Wenn Sie eine Rakete in Ihrer verdammten Küche haben und Sie auf mich schießen wollen, darf ich mich dann verteidigen? Das ist die Situation.« Das Bombardement von Teilen des Gazastreifens als kollektive Bestrafung zu bezeichnen, zeugt von einer völligen Fehlinterpretation der Situation. Es geht hier nicht um Rache, obwohl israelische Politiker diese Rhetorik verwenden. Der grundlegende Unterschied wird völlig außer Acht gelassen. Hamas ermordet gezielt israelische Kinder. Israel hat nie die Absicht, auch nur ein einziges Kind zu töten. Und sollten Kriegsverbrechen verübt werden, wird Israel sie ahnden. Israel verteidigt sich selbst, so geht es weiter. In dem Gastkommentar, wie es jeder Staat angesichts eines solch grausamen Terrorangriffs dieser Dimension tun würde. Warum aber, fragen sich viele, wird dafür Gaza bombardiert? Abgesehen davon, dass die Hamas, die sich hinter ihrer Zivilbevölkerung versteckt, entmachtet werden soll, gibt es noch eine simple Antwort. Abschreckung. Es muss eine ganz klare Nachricht nach Norden an die Hisbollah gesendet werden und noch weiter nach Iran. Israel ist militärisch überlegen. Ein Israel, das Schwäche zeigt, wie zuletzt, wirkt verletzlich und macht sich sofort angreifbar, und zwar von ringsherum. Hamas im Süden und Westen, Hisbollah im Norden. Um zu überleben, muss Israel als unbesiegbar wahrgenommen werden. Und genau das ist sein Dilemma. Denn hinter den oben aufgeführten Reaktionen steckt eben diese Wahrnehmung von Israels Stärke, militärisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, im Gegensatz beispielsweise zu den Palästinensern. Diese Wahrnehmung von Israel als unbesiegbare Macht im Nahen Osten wird auf beiden Seiten des pro- und anti-israelischen Grabens geteilt, ja sogar von den Israelis selbst, denn sie brauchen sie zum Überleben. In den letzten paar Tagen sagten Freunde zu mir, so schrecklich das alles ist, wir haben keinen Zweifel daran, dass Israel siegen wird. Und die Botschaft, mit der sich Israelis in diesen Tagen gegenseitig bestärken, egal ob sie von Politikern, Journalisten, Militärsprechern, Trauernden oder normalen Bürgern kommt, ist, wir sind stark und wir werden das zusammen durchstehen. Der Artikel fährt fort. Was viele außerhalb Israels jedoch überhaupt nicht wahrnehmen, ist die echte Fragilität von Israels Existenz. Wenn auch an der Nordfront der Krieg mit der Hisbollah ausbricht, die militärisch viel mächtiger ist als die Hamas, ist die Möglichkeit, dass Israel zerstört wird, sehr real. Im Schatten dieser furchtbaren Bedrohung liegt Iran mit seiner potenziellen Fähigkeit, eine Atombombe einzusetzen. Israelis haben wirkliche Angst um ihre Existenz. Das Dilemma ist, dass sie es ihren Feinden nicht zeigen dürfen. Nach den grausamen Verbrechen der Hamas, den kaltblütigen Massentötungen, der Entführung von Kindern nach Gaza, scheint es fast zynisch, dass ausländische Journalisten den Präsidenten nach israelischen Kriegsverbrechen fragen. Aus israelischer Sicht kommt das einer Aberkennung von Israels Recht, sich selbst vor Zerstörung zu schützen, gleich. Das bedeutet längst nicht, dass man hier nicht versucht, das Leid der Palästinenser zu lindern oder, trotz aller Hindernisse, weiterhin an einer Lösung für die Zukunft ihres Volkes zu arbeiten. Aber wenn Israelis ihre Situation der Welt erklären, ringen sie auch nach 75 Jahren oft um die bloße Anerkennung ihres Daseins. Ich wage zu behaupten, dass kein Bürger eines anderen Staates der Welt diese Empfindung zu teilen vermag. Miriam Dagan, Gastkommentar in der Taz vom 17.10.2023, geschrieben um, beziehungsweise auf die Seite geladen um 16.44 Uhr, Israels Dilemma. auf dem Weg zur Party. An deinem Auto vorbei. Ну, Израиль создан, как известно, а Палестина, как государство, самостоятельное, суверенное, так и не создано, не состоялось. В силу самых разных обстоятельств. Каждого, кто исповедует ислам. Так жизнь сложилась, это очевидная вещь. И воспринимается это все, что происходит не только сейчас, но и в течение десятилетий. Don't touch them or close that office. But you know Iran is a big financial backer of Hamas. So that civilians will not be hurt. They're angels. They have become human shields. They must make them to human shields. Good afternoon. As we speak, there are air raid sirens sounding in central Israel. Reports of one direct impact of a rocket covered by the Israeli country's main airport. The Benjamin Airport is outside Tel Aviv. They say they found about 1,000 of these brought in by Hamas fighters to use against Israeli communities along the border. Insbesondere die Angehörigen der Geiseln, mit denen du ja auch intensiv gesprochen hast, auf diese bevorstehende Bodenoffensive, ist das die vollste Unterstützung in dieser Sprache bei den Angehörigen. Eigentlich sollte unser Unternehmen, Minister Netanyahu, den Krieg stoppen, denn es ist einfach zu gefährlich zum Kämpfen. Aber wenn ich die Fotos der Vermissten hinter mir sehe, dann muss ich sagen... Los muertos en Gaza ascienden a 2.670, superando a los fallecidos en la guerra de 2014, y hay más de 9.600 heridos. En Israel son 1.400 los muertos. Sí, las tropas siguen esperando en la frontera con Gaza. Netanyahu ha dicho que están listos para actuar a la espera de... Otros gazatíes han huido hacia el sur tras la orden de evacuación de Israel para más de 1 millón de residentes del norte de Gaza. Las familias buscan refugio en centros de Naciones Unidas. Muchos llegan traumatizados por el viaje. ¿A dónde podemos ir con los niños? ¡No! سلام You got it. You're okay. Yeah, that you have to be رأس حرب لتنفيذ عمليات خاصة وهي خلف الخطوط الإسرائيلية. هربانين يا حرام هرب وحدة نخبة حماس أو فرقة الكوماندوس في مقدمة بنك أهداف إسرائيل بعد أن قادت هجوم السابع من أكتوبر الأعلى في تاريخ إسرائيل. ما هي هذه الوحدة وحجم قدراتها القتالية وكم يبلغ عدد أفرادها؟ In den vergangenen Stunden gab es wieder in Deutschland zahlreiche Kundgebungen, sowohl für die Palästinenser als auch für Israel, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen. Und die Polizei versucht mit tausenden Kräften die erlaubten Demonstrationen zu schützen, Verbote durchzusetzen und antisemitische Hetze zu verhindern. David Spunt is live from the White House with an update. David? According to a reporter in the room, there was a brief interruption by a protester. Egypt says airstrikes by Israel near the crossing make it too dangerous to open, and truckloads of humanitarian aid remain backed up on the Egyptian side. Habe die Feinde toben. Sie toben gegen den Herrn Jesus. Und wenn sie gegen Israel ziehen, wollen sie eigentlich, und das ist ja der Islam und auch manche anderen, auch Atheismus und andere Richtungen, die wollen die Wiederkunft Jesu verhindern. Deshalb dieser Hass gegen Israel, wo ja der Herr wiederkommen wird und seinen Fuß auf den Ölberg setzen. Das soll verhindert werden. Deshalb tobt der Teufel so. Das ist der eigentliche Grund. Is a ghost town. Pieces of life are scattered amid the charred remains of death. The few civilians still here only return to gather belongings and look for their pets. I can do whatever I can to help and keep me sane. What should the world know about what happened here? I can't speak about it. I haven't realized that situation till now. Sorry. In the distance, Israeli airstrikes pummel the Gaza Strip, black smoke spewing from the horizon before the next explosion. I want to show you the fence in Kafar Aza. This is where militants broke in, slaughtering so many civilians and taking hostages back into the Gaza Strip. This small community along the Gaza border was known as a paradise in the south. Special needs children would come here to play. There was a dairy farm nearby. When Hamas militants entered last Saturday, they killed as many people as possible, doing what they could to create hell on Earth. Wunderschönen guten Morgen, ihr Süßen. Die Sonne strahlt, die Vögel zwitschern. In den Straßen liegt der süße Duft von roten Rosen. Das, ihr Lieben, muss das Paradies sein. Doch was gibt es Neues in dieser wunderbaren Welt? Was ist der Talk of the Town? Was sind die aktuellen No-Gos? Und was liegt im Trend? All das besprechen wir gleich. Welchen Modus gerade in? Welche Drogen sind der Shit? Was ist denn meine Meinung zur Corona-Politik? Welcher tolle Artist dominiert denn momentan die Charts? Was war denn gestern bitte los da im Sommer aus der Stars? Wer hat das letztes nochmal welches dumme Wort gesagt? Welche Sau wird denn jetzt aktuell durchs Dorf gejagt? Wieso ist das schöne Geld vom Konto wieder weg? Und warum zum Teufel war der Tatort Sonntag wieder schlecht? Wie sucht man einen Wein aus, wenn nicht durchs Etikett? Warum sind alle immer nett? Außer im Internet. Wieso lieb ich meine Freundin? Wieso ist sie so perfekt? Warum bin ich Ende 30 und mein Job ist deutscher Rap? Warum? Was ist mein Tipp, wer die Grammys und den Oscar kriegt? Und wer hatte nochmal recht beim Nahostkonflikt? Alles egal, wenn ich bei Talkie am Mic bin. Ich will nur ein cooler Dude sein, so wie Porky vom Deichkind. So viel passiert auf dieser wunderbaren Welt. Ich bekomm gar nicht alles mit. Es ist viel zu viel. So viel, zu dem man eine Meinung haben kann. Aber ich möchte lieber nicht. Warum heißt der Arbeitgeber Arbeitgeber, wenn er die Arbeit doch nimmt und der Arbeitnehmer die Arbeit gibt? Das ergibt gar keinen Sinn. Warum gibt es Milliardäre? Wer braucht bitte so viel Geld? Warum untersucht die Kirche ihre Missbrauchsfälle selbst? Wer glaubt dem Model auf diesem Plakat bitte? Es würde partial. Warum ist Fußball Teil der Nachrichten? Wieso dürfen die so wenig für die Streams bezahlen? Und ich muss trotzdem so viel Miete zahlen. Warum können nicht alle Menschen alle Häuser besetzen? Warum schaffen es Erwachsene nicht mehr Freunde zu treffen? Kann ich Antisäure-Tabletten von der Steuer absetzen? Und warum denkt ihr, es sei krank, mit Therapeuten zu sprechen? Das ist doch krank! Ist das nicht eigentlich gesund? Warum guck ich auf mein Handy und ich weiß nicht mehr warum? Alles berechtigte und spannende Fragen, aber ich möchte gerade lieber keine Antworten haben. Danke. So viel passiert auf dieser wunderbaren Welt. Ich bekomm gar nicht alles mit. Es ist viel zu viel. So viel, zu dem man eine Meinung haben kann. Aber ich möchte lieber nicht. Nein, ich möchte lieber nicht. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 264. Die Kriege nach dem Krieg. Dritter Teil. Pasaremos. 19 de junio de 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. In der letzten Folge hatten wir das Ende der Republik geschildert und den Sieg Frankos 1939. Während Hitler 1945 am Ende war, ging Franco als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervor. Die Westmächte ließen sein diktatorisches Regime unangetastet, da sie jetzt immer mehr durch die Teilung Europas, das heißt durch den Eisernen Vorhang und den beginnenden Kalten Krieg, in Anspruch genommen waren. Geflissentlich übersahen sie deshalb die Massenmorde und Repressionen, zu denen es in dieser Zeit in Spanien kam. zumal Franco diese Maßnahmen wiederholt als Kreuzzug gegen den Kommunismus darstellte. An dieser Nachsicht änderte auch der Umstand nichts, dass Spanien den Achsenmächten während des gesamten Zweiten Weltkriegs wertvolle Dienste geleistet hatte, obwohl es offiziell gar nicht zum Kreis der Kriegsteilnehmer gehört hatte. Nicht zuletzt deswegen war das Land für Hitler so wichtig gewesen. Franco, der die diplomatischen Beziehungen zum Dritten Reich erst am 8. Mai 1945 abbrach, dem Tag der bedingungslosen deutschen Kapitulation, hatte Hitler mit strategischem Material, mit Lebensmitteln und Arbeitskräften versorgt. Er hatte deutschen U-Booten die Aufnahme von Treibstoff und Vorräten gestattet und dem Dritten Reich den Zugriff auf spanische Luftaufklärungs- und Geheimdienstkapazitäten ermöglicht. Nicht zuletzt hatte er die spanische Propaganda in Lateinamerika in den Dienst der Nazis gestellt. Diese Unterstützung zeugt von der tief verwurzelten ideologischen Affinität zwischen Francos Spanien und Nazi-Deutschland. Auch der beträchtliche Einfluss, über den die Gestapo innerhalb des spanischen Polizeiapparates gebot, und die Tatsache, dass die phalangistische Presse Nazi-Propaganda verbreitete, als handele es sich um aktuelle Meldungen, belegen diese Nähe zwischen beiden Systemen. Der klarste Beweis für die Zusammenarbeit Francos mit Hitler freilich ist die von Spanien entsandte 47.000 Mann starke Blaue Division, die seit 1941 an der Seite der Wehrmacht an der Ostfront kämpfte. Weniger bekannt ist, dass Franco es den Nazis außerdem gestattete, tausenden Kämpfern der Spanischen Republik, die das Naziregime in seiner Gewalt hatte, den Status als Kriegsgefangene abzuerkennen und sie aus den Stalags direkt in die Konzentrationslager zu deportieren. Formaljuristisch abgesichert wurde die Deportation dadurch, dass das Franco-Regime diesen Gefangenen die spanische Staatsbürgerschaft entzog. Offiziell angekündigt wurde dieser Schritt von der NS-Regierung am 25. September 1940 anlässlich eines Deutschlandbesuchs des Franco-Stellvertreters Ramón Serrano Suñer, der als spanischer Innen- und seit Oktober 1940 auch Außenminister fungierte und außerdem Vorsitzender der faschistischen Falange war. Die betroffenen spanischen Republikaner wurden daraufhin in diversen Konzentrationslagern inhaftiert. Dachau, Oranienburg, Buchenwald, Flossenbürg, Ravensbrück, Auschwitz, Bergen-Belsen, Neuengamme und vor allem Mauthausen. Die meisten von ihnen trugen das blaue Dreieck der Staatenlosen an der Sträflingsuniform, einige aber auch das rote Dreieck der politischen Gefangenen, die als Nacht- und Nebelhäftlinge bezeichnet wurden. Bei diesen Häftlingen handelte es sich um aktive Antifaschisten, deren Aufenthaltsort und Schicksal der Geheimhaltung unterlagen und die also sozusagen bei Nacht und Nebel für immer verschwanden. Etwa 10.000 spanische Republikaner starben in den NS-Lagern, also vermutlich mehr als in den Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs. Über die Zahl der gefallenen Republikaner gibt es keine verlässlichen Angaben. Schätzungen zufolge schwankt diese Zahl, in der uniformierte Soldaten genauso enthalten sind wie Untergrundaktivisten, zwischen 6.000 und 10.000. Einer davon, Diego Morales, der in beiden Kriegen gekämpft hatte, überlebte am Ende sogar das Grauen von Buchenwald, fiel aber nach der Befreiung des Lagers dummerweise der Ruhr zum Opfer. Den Ausdruck dummerweise benutzt Jorge Semprún in seinem Buch über das Lager. Wir wissen von ihm, dass sein Resistance-Kamerad und Mithäftling Jorge Semprún ihm in seinem Buch »Schreiben oder Leben« ein Denkmal gesetzt hat. Semprún, der Sohn eines republikanischen spanischen Diplomaten, gehörte zu den Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald. In den 50er und den frühen 60er Jahren hielt er sich unter einem Decknamen in Madrid auf und arbeitete dort im Untergrund gegen das Franco-Regime. Viel später amtierte er als Kulturminister in der sozialdemokratischen Regierung Spaniens. In seinem ganzen Werk, vor allem aber in dem Buch »Schreiben oder Leben«, hat Semprún sich ungeheuer eindrucksvoll mit der Frage auseinandergesetzt, was die Konzentrationslager für die europäische Kultur und Erinnerung bedeuten. Semprún hat seine Bücher auf Französisch verfasst, weil das kastilische Spanisch seiner Ansicht nach zur Sprache des politischen und kulturellen Feindes geworden war. Von allen Konzentrationslagern war Mauthausen das Herz der Finsternis für die Republikaner. 7200 von ihnen waren dort eingekerkert, von denen 5000 starben, die Hälfte aller Spanier, die in NS-Lagern den Tod fanden. Über die Verhältnisse in Mauthausen sind wir besonders gut durch zahlreiche erhaltene Fotografien informiert, die größtenteils von der Lagerverwaltung selbst angefertigt wurden. Als sich das Kriegsgeschehen unerbittlich gegen Deutschland wandte, wurde zwar die Vernichtung der Fotos angeordnet, doch gelang es einer Gruppe republikanischer Häftlinge, darunter auch die beiden Katalanen Antonio García und Francisco Bosch, eine beträchtliche Anzahl der Bilder aus dem Lager zu schmuggeln. Bosch, der bereits 1936 im Alter von 16 Jahren die sozialistischen und kommunistischen Jugendlichen fotografiert hatte, die wie er entschlossen und voller Hoffnung in den Bürgerkrieg gezogen waren, konnte mit Hilfe einiger junger spanischer Häftlinge, die in einem privaten Steinbruch in dem Dorf Mauthausen arbeiten mussten, zahlreiche Negative und Abzüge in Sicherheit bringen. Die Fotos wurden von einer Frau namens Anna Peutener versteckt, die mit den österreichischen Sozialisten in Verbindung stand und deren Garten an den Steinbruch grenzte. Als das Lager am 5. Mai 1945 durch die US-Armee befreit wurde, nahm Bosch die Bilder mit nach Paris. Diese, was die Zahl und die Qualität der Fotos anbelangt, einzigartige Bilddokumentation, wurde später bei den Nürnberger Prozessen als Beweismaterial verwendet, wo auch Bosch selbst aussagte. Von den Fotos, die die Häftlinge retten konnten, sind heute noch etwa 1000 erhalten. Bosch selbst arbeitete nach dem Krieg als Pressefotograf in Frankreich, erholte sich jedoch nie mehr richtig von den Qualen und Entbehrungen des Lagerlebens. 1951 starb er im Alter von 30 Jahren an akutem Nierenversagen. Ein weiterer, in Anführungsstrichen, dummer Todesfall, um es noch einmal in Semprunz irritierender Ausdrucksweise zu sagen. Francisco Bosch, der 1937 als Jugendlicher in Spanien seinen Fotoapparat an die Front mitgenommen hatte, wurde 1941 aus einem Kriegsgefangenenlager, einem sogenannten Stalag, in das Konzentrationslager Mauthausen überführt und dort zum offiziellen Lagerfotografen bestimmt. In Gefangenschaft geraten war Bosch als Angehöriger einer französischen Arbeitsbrigade. Freunde hatten vergeblich versucht, seine Entlassung aus der Brigade zu erreichen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 264, eine Niemandslandproduktion, 2023. Literaturhinweis: Ich verlas einen Auszug aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham, in der deutschen Übersetzung von Susanne Lenz, erschienen im Verlag Philipp Reclam Junior Stuttgart, 2008. Titel der englischen Originalausgabe: Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. No pasarán, pasaremos. This is KAOS. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request. Is there All right, well, that's a song called Radio Waves, and you and I are listening to Chaos in Los Angeles, and we've got Billy on the line. 100 Jahre Radio weltweit und 100 Jahre auch Rundfunk in Deutschland. Aus diesem Anlass möchte ich ein Buch vorstellen. Klassenkampf im Äther heißt es. Der Autor ist André Scheer. Über den werde ich gleich noch etwas erzählen. Doch zuerst einmal ein kleiner Überblick zum Thema und ein paar Zitate aus dem Vorwort des Buches. Der Rundfunk in Deutschland feiert seinen 100. Geburtstag. Die einen zelebrierten das Jubiläum 2020 und erinnerten damit an die erste Rundfunkübertragung, ein Weihnachtskonzert aus Königs Wusterhausen am 22. Dezember 1920. Andere, und zwar die Mehrheit, beziehen sich auf den 29. Oktober 1923, als der Unterhaltungsrundfunk von Berlin aus seinen regelmäßigen Sendebetrieb aufnahm. So oder so, für den Autor Scheer war der Geburtstag ein Anlass, in die Geschichte dieses Mediums einzutauchen. Es war eine Wiederbegegnung, wie er im Vorwort seines Buches sagt, mit etwas, das ihn schon vor Jahrzehnten fasziniert hatte. Er sagt: Damals, Mitte und Ende der 1980er Jahre, war das Internet eine Sache von Universitäten und Forschungsinstituten. Um andere Musik als die vom NDR zu hören, musste ich versuchen, zum Beispiel den britischen Soldatensender BFBS reinzukriegen oder aber auf Mittel- und Kurzwelle umzuschalten. Nachrichten aus aller Welt abzurufen bedeutete damals, mit dem Kurzwellenempfänger unter dem Knattern und Rauschen der atmosphärischen Störungen weit entfernte Sender herauszuhören. DXen nannte sich dieses Hobby. Die Stationen freuten sich, wenn man ihnen schrieb, wie der Empfang war, und belohnten die Unterstützung mit Empfangsbestätigungen, sogenannten QSL-Karten, manche auch mit Wimpeln und anderen kleinen Geschenken. Glücklich diejenigen, die ihre Antenne auf dem Land oder in oberen Stockwerken von Wolkenkratzern aufspannen konnten. Doch auch im Erdgeschoss eines Hochhauses aus Stahlbeton gelangen mir Erfolgserlebnisse, und die Postbotin brachte nahezu täglich Briefumschläge aus aller Welt. Erst in den 1990er Jahren kühlte sich mein Enthusiasmus ab, ohne je ganz zu verschwinden. André Scheer sagt über sein Buch: Dies ist eine Geschichte über 100 Jahre Rundfunk in Deutschland, aus Deutschland und für Deutschland, wenn ich auch punktuell über diese Begrenzung hinausgegangen bin. Schon der Versuch, den Fokus zum Beispiel auf Österreich und die Schweiz auszuweiten, hätte diese Arbeit ins Uferlose ausgedehnt. Und ich musste mich entscheiden, wie ich an die Geschichte des Mediums herangehen wollte. Ein Techniker bin ich nicht und bin es nie gewesen. Ich habe nie in einem Radiosender gearbeitet. Ich bin Hörer. Mich hat interessiert, welche politischen Auseinandersetzungen es um Kontrolle und Ausgestaltung des Rundfunks gab. Diesem Buch dienten 9 Artikel, die von mir seit Januar 2023 auf den Themenseiten der Jungen Welt veröffentlicht worden sind, als Grundlage. Mit diesem Buch erscheint nun eine deutlich erweiterte Version. Ich bedanke mich bei allen, die dieses Buch durch Hinweise und Lektorat unterstützt haben. 100 Jahre Radio in Deutschland bedeutete von Anfang an Klassenkampf. Dies ist also keine Geschichte über Radiostars, ihre Hits und Anekdoten. Hier geht es darum, wie der Staat verhinderte, dass die Arbeiterbewegung Zugang zu diesem Medium bekam. Er kontrollierte, wer senden durfte und wer nicht. Dies ist, trotz unzähliger Privatsender, heute immer noch so. Dazwischen lagen die Unterwerfung des Rundfunks unter den Faschismus und der auch im Äther geführte Widerstand gegen die Naziherrschaft. Es gab den Neuanfang nach der Befreiung und den bald begonnenen kalten Radiokrieg beider deutscher Staaten. Es gab das Ende der DDR und mit ihr das Abwürgen ihres Rundfunks und den Widerstand dagegen. Es gab und gibt freie Radios, denen das Leben schwer gemacht wird, wenn sie unbequem werden. Und wir stehen heute vor der Frage, was Internet, Streamingdienste, Social Media und so weiter für den Rundfunk bedeuten. Manche Auseinandersetzung früherer Jahrzehnte klingt verblüffend aktuell, wenn wir den Namen des Verbreitungsweges austauschen. Julian Assange sitzt im Gefängnis, weil er die Kriegsverbrechen der USA im Irak öffentlich gemacht hat. Spielt es eine entscheidende Rolle, ob er das auf einer Internetseite oder im Radio tat? Rudolf Formis wurde 1935 von den Nazis ermordet, weil er im Radio Informationen gegen den Faschismus verbreitete. Heute hätte er vielleicht Social Media genutzt. Auch deshalb ist die Auseinandersetzung um den Zugang zu den Medien, um Monopole und Demokratisierung nicht vorbei. 100 Jahre Klassenkampf im Äther sind also nur der Anfang, nicht das Ende der Geschichte. André Scheer, Berlin im August 2023. Das Buch ist mir hier auf den Niemandsland-Redaktionstisch geflattert. Es hat 214 Seiten, einen schönen gelben Einband und, wie gesagt, ist brandaktuell, denn die nächsten Tage wird es auf der Frankfurter Buchmesse, die wird am Moment kommenden 18. eröffnet in Frankfurt, einen Stand geben von der Jungen Welt und ihrem Buchverlag, wo der Autor André Scheer anwesend sein wird. André Scheer ist Jahrgang 1972 und er war und ist seit seiner Jugend fasziniert vom Rundfunk und seiner Geschichte. Erste Veröffentlichungen von ihm zu diesem Thema erschienen bereits Ende der 1980er Jahre. Später leitete er das Ressort Außenpolitik der Tageszeitung Junge Welt und er veröffentlichte diesem Schwerpunkt entsprechend mehrere Bücher. Unter anderem zur Lage in Venezuela und eine Biografie über Ernesto Che Guevara. Im Laufe der nächsten Niemandsland-Sendungen werde ich interessante Kapitel und Auszüge aus diesem Buch dem Hörerpublikum darbieten. Klassenkampf im Äther, 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Erschienen im Verlag 8. Mai GmbH Berlin. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 23. Oktober bis zum 6. November 2023. Beginnen möchte ich mit der blutigen Aktualität, mit der blutigen Gegenwart, mit dem blutigen aktuellen Geschehen. Massaker in Gaza, hunderte Tote nach Raketeneinschlag im Krankenhaus. Israel dementiert Luftangriff, die Bombardements gehen weiter. Die Propagandaschlacht hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach dem verheerenden Raketeneinschlag am Dienstagabend auf das zur anglikanischen Kirche gehörenden Krankenhaus Ali Arabi in Gaza-Stadt unternimmt die israelische Seite alles, um eine mögliche Verantwortung von sich zu weisen. Aus Sicht der islamisch-fundamentalistischen Terrorgruppe Hamas, die in dem von Israel vollkommen abgeriegelten und unter Dauerbombardement stehenden Gazastreifen herrscht, ist es ein weiterer Luftangriff Israels. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bis Junge Welt Redaktionsschluss 471 Todesopfer registriert. Insgesamt seien seit dem 7. Oktober, dem Tag des Massakers an über 1000 Israelis und jungen Leuten, die auf einem Popfestival im Süden des Landes getanzt hatten, 3478 Palästinenser durch israelische Luftangriffe getötet worden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnete den Angriff auf das Krankenhaus als beispiellos in seinem Ausmaß. Israel spricht von einer fehlgeleiteten Rakete der palästinensischen Miliz Islamischer Dschihad. Armeesprecher Daniel Hagari hatte zunächst laut Times of Israel unmittelbar nach den ersten Meldungen verhaltener reagiert und erklärt, dass Berichte über einen möglichen israelischen Luftangriff noch geprüft werden. Er wisse noch nicht, ob es sich um einen israelischen Angriff gehandelt habe. Es gibt viele Luftangriffe, viele fehlgeschlagene Raketen und viele gefälschte Berichte der Hamas, sagte Hagari und fügte hinzu, dass die israelische Luftwaffe keine Krankenhäuser angreift. Getroffen werden sie aber dennoch. Wie das Portal Relief Web am Montag meldete, seien seit der von der Hamas angeführten palästinensischen Terroroffensive gegen Israel in Gaza mindestens 15 Gesundheitseinrichtungen erheblich beschädigt und 28 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet worden. Die WHO sprach am Dienstag von 115 Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen. Die palästinensische Offensive, die mit täglichen Raketensalven auf Städte wie Tel Aviv, Ashkelon und Sderot anhält, forderte nach israelischen Angaben 1400 Menschenleben. Am Mittwoch erklärte die israelische Armee dann, es habe keine strukturellen Schäden an den Gebäuden in der Umgebung des Krankenhauses und keine Krater gegeben, die auf einen Luftangriff schließen lassen. Das Militär veröffentlichte Drohnenaufnahmen, die dies belegen sollten, und erklärte, dass in den vergangenen 11 Tagen rund 450 aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen in dem Gebiet selbst eingeschlagen seien. Jenseits der auf den Videos deutlich erkennbaren Wucht der Explosion wurde eine israelische Urheberschaft aber auch aus dem Kreis von Benjamin Netanyahu kolportiert. Hanania Naftali, nach eigenen Angaben prominenter Influencer und seit 5 Jahren im Digitalteam des rechten Premiers, schrieb um 21.23 Uhr, Breaking! Israelische Luftwaffe hat eine terroristische Basis von Hamas in einem Krankenhaus in Gaza angegriffen. Es ist herzzerreißend, dass Hamas Raketen von Krankenhäusern, Moscheen, Schulen abgefeuert und Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt werden. Der Post wurde von ihm gelöscht und um 23.58 Uhr folgte die Erklärung dafür. Heute habe ich einen Bericht geteilt, der auf Reuters veröffentlicht wurde, über den Bombenanschlag auf das Krankenhaus in Gaza, in dem es fälschlicherweise hieß, Israel habe das Krankenhaus angegriffen. Ich habe diese Information fälschlicherweise in einem inzwischen gelöschten Beitrag geteilt. Ich entschuldige mich für diesen Fehler. Am Mittwoch starben weitere 55 Menschen durch israelische Angriffe, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Die Spanier haben uns gebeten, hart zuzuschlagen. Ein 3-tägiger Bombenangriff durchgeführt an einem einzigen Nachmittag. Genießen Sie Ihren Flug nach Guernica. Nun sind natürlich alle hingereist in den Nahen Osten. Biden, Olaf Scholz, alle sind da gewesen. Tel Aviv, US-Präsident Joseph Biden hat Israel bei seinem Besuch nach dem Hamas-Angriff die feste Unterstützung seines Landes zugesichert, zugleich aber ein maßvolles Vorgehen angemahnt. Israel solle nicht die Fehler der USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wiederholen, sagte Biden am Mittwoch bei einer Rede in Tel Aviv. Ich warne, während Sie die Wut fühlen, lassen Sie sich nicht von ihr verzehren. Der US-Präsident rief Israel in seiner Rede zu einem Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf. Er kündigte zudem neue humanitäre Hilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, rund 95 Millionen Euro an. Biden hatte schon vor seinem Israel-Besuch angesichts einer erwarteten Bodenoffensive gegen den Gazastreifen vor einer Besetzung des Palästinensergebiets gewarnt und gesagt, dies wäre ein großer Fehler. Libre 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Der Konflikt im Nahen Osten, beziehungsweise der Krieg oder wie die einen sagen, der Genozid am palästinensischen Volk, hat natürlich auch Auswirkungen in allen europäischen Ländern mit großer arabischstämmiger Bevölkerung, zum Beispiel in Frankfurt am Main. In Frankfurt am Main hat die Polizei am Mittwoch einen Wasserwerfer eingesetzt, um eine verbotene Palästina-solidarische Mahnwache mit weniger als 100 Teilnehmern aufzulösen. Die Hauptwache werde derzeit geräumt, teilte die Polizei am Mittwochabend auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Ein Polizeisprecher bestätigte das. Die Stadt Frankfurt habe im Laufe des Nachmittags eine Verbotsverfügung erteilt, sagte der Sprecher. Auch jegliche Ersatzveranstaltungen seien dadurch verboten. Diejenigen, die jetzt nichtdestotrotz hier teilnehmen möchten, verstoßen gegen geltendes Recht. Somit werden jetzt die Identitäten festgestellt. Sarah Wagenknecht hat die Katze aus dem Sack gelassen. Berlin. Die Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten für die Gründung einer neuen Partei entschieden. Das berichteten der Spiegel und das ZDF am Mittwochabend unter Berufung auf Wagenknechts Umfeld. Wagenknechts Büro erklärte auf Anfrage, man könne die Berichte weder bestätigen noch kommentieren. Laut Spiegel will Wagenknecht am Montag zunächst die bereits erfolgte Gründung des Vereins BSW für Vernunft und Gerechtigkeit öffentlich machen. Der Verein dürfe eine Art Vorstufe der Parteigründung sein. Wagenknecht hat in den vergangenen Monaten immer wieder bekräftigt, dass sie eine Leerstelle im Parteiensystem sieht und eine neue Partei für nötig hält. Öffentlich festgelegt hatte sie sich bisher nicht, aber bereits vor längerer Zeit erklärt, dass sie für die Linkspartei nicht wieder kandidieren wird. Zuletzt strengten innerparteiliche Gegner erneut ein Parteiausschlussverfahren gegen sie an. Demoskopen räumen einer Wagenknecht-Partei ein vergleichsweise hohes Wählerpotenzial ein. Über 20% im Osten und etwa 12% im Westen. In einer YouGov-Umfrage hatte Ende September fast jeder dritte befragte Wahlberechtigte, 29%, in den ostdeutschen Ländern angegeben, sich grundsätzlich vorstellen zu können, eine neue Partei unter Führung Wagenknechts zu wählen. Im Westen wären es 19%. Wagenknecht war über Jahrzehnte einer der profiliertesten Köpfe der PDS und dann der Linkspartei. Vor 4 Jahren zog sie sich nach ständigen Auseinandersetzungen mit der damaligen Parteispitze um Katja Kipping und Bernd Rieksinger und einem Burnout vom Fraktionsvorsitz im Bundestag zurück. Sie ist allerdings weiterhin das prominenteste Gesicht der Partei und erreicht mit ihren Auftritten wesentlich mehr Menschen als alle anderen Abgeordneten und Funktionäre der Partei. Der frühere Parteichef Bernd Rieksinger scheint derweil zu glauben, dass mit dem Abgang Wagenknechts und ihrer Unterstützer goldene Zeiten für die Linkspartei anbrechen. Er sagt am Abend dem Nachrichtenportal The Pioneer, für die Linke ist das eine Befreiung. Er fügte hinzu, alle, die nicht durch Frau Wagenknecht daran gehindert wurden, uns zu wählen oder sogar bei uns Mitglied zu werden, sind herzlich eingeladen. Na, ob der Mann sich da mal nicht vertut. Seine Partei droht danach in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. Kommen wir noch einmal auf den Nahostkrieg zurück und auf die Auswirkungen in den europäischen Ländern und Städten mit starker arabischstämmiger Bevölkerung. Wegen des eskalierenden Charakters des Angriffs ermittelt jetzt die Generalstaatsanwältin in Berlin zu einem versuchten Brandanschlag auf eine jüdische Gemeinde in Berlin. Unbekannte hatten Molotow-Cocktails geworfen. Nach dem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin hat die Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt die Ermittlungen an sich gezogen. Das teilte die Behörde mit und begründete dies unter anderem mit dem eskalierenden Charakter des Angriffs. Außerdem argumentierte sie mit der politischen Situation im Nahen Osten und von Antisemitismus und zunehmend Gewalttätigkeiten gegen Polizeikräfte geprägten pro-palästinensischen Kundgebungen in den vergangenen beiden Wochen. Zwei unbekannte Personen sollen in den frühen Morgenstunden des Mittwochs Molotow-Cocktails in Richtung der Kahal Adas Yisroel-Synagoge in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen haben. Mitarbeiter des polizeilichen Objektschutzes hätten einen Brandsatz rechtzeitig löschen können. Der zweite habe keine Brandwirkung entfaltet. Die Synagoge wurde nicht beschädigt. Die Synagoge ist in einem Gemeindezentrum untergebracht, ebenso wie eine Kindertagesstätte. Nach Angaben von Berlins Innensenatorin Iris Spranger von der SPD kamen die Täter wegen des Wachschutzes nicht so nah heran, dass sie das Gebäude hätten treffen können. Nach dem versuchten Brandanschlag hielt eine von Nachbarn organisierte Initiative eine Mahnwache gegen Antisemitismus ab, zu der 50 bis 60 Menschen erschienen. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD sagte: "Es ist ganz klar, dass wir nicht hinnehmen werden und niemals hinnehmen werden, wenn gegen jüdische Einrichtungen Anschläge verübt werden." Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU betonte: "Brandanschläge auf Synagogen sind Brandanschläge gegen uns alle." Werfen wir einen Blick in die Berliner Zeitung vom heutigen Donnerstag. Bei den israelfeindlichen Krawallen steht dort: In Berlin sind am Mittwochabend zahlreiche Menschen festgenommen worden. Nach einer vorläufigen internen Bilanz der Polizei gab es insgesamt 174 freiheitsentziehende Maßnahmen. So heißt das heute. Die Polizei leitete 65 Strafermittlungsverfahren ein. Hinzu kommen zahlreiche Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz. 65 Polizisten wurden bei den Auseinandersetzungen nach Polizeiangaben verletzt. Einen größeren Einsatz hatte die Polizei zunächst in Mitte. Am Werderschen Markt vor dem Auswärtigen Amt hatten sich etwa 500 Menschen versammelt. Unter anderem skandierten sie "Free Palestine from German Guilt". Befreit Palästina von deutscher Schuld. Das klingt interessant. Die Deutschen fühlen sich schuldig und unterstützen deshalb Israel und lassen Palästina dafür vor die Hunde gehen. Das ist die Aussage dieses Satzes. Demnach soll Deutschland, das für die Shoah verantwortlich war, kein schlechtes Gewissen mehr gegenüber Israel haben. Bei der Versammlung kam es zu Rangeleien und Angriffen auf Polizisten. Wie gesagt, trotz eines Demonstrationsverbots versammelten sich am späten Nachmittag etwa 100 Personen am Richardplatz. Dort war eine Kundgebung gegen Rassismus an Schulen angemeldet worden. Die Versammelten versuchten, einen Demonstrationszug zu bilden, was die Polizei unterband. Trotz Lautsprecherdurchsagen, mit denen die Polizei die Versammelten aufforderte, sich zu entfernen, blieb ein Teil der Menschen am Ort. Die Polizei leitete deshalb 30 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, wegen Durchführung einer verbotenen Ersatzveranstaltung. So etwas ist ein Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz. Ab dem frühen Abend, wie gesagt, versammelten sich im Bereich der Neuköllner Sonnenallee hunderte Menschen mit Palästina-Bezug. Mit Palästina-Bezug heißt mehrheitlich arabische Bevölkerung, arabischstämmige Bevölkerung. Die Polizei schätzte ihre Zahl auf 500. Aus verschiedenen Ansammlungen an der Ecke Reuterstraße wurden judenfeindliche und Hassparolen gegen Israel skandiert. Randalierer zündeten Pyrotechnik. Unter anderem wurde eine Kugelbombe aus professionellem Höhenfeuerwerk in Richtung der Polizei geworfen. Die explodierte. Randalierer warfen Flaschen und Steine auf Polizisten. Sie zogen Baustellenabsperrungen und Sperrmüll auf Fahrbahnen und zündeten sie an. Die Krawalle zogen sich bis in den späten Abend. Im südlichen Bereich der Sonnenallee auf Höhe der Hightech-Siedlung zündeten Randalierer dann 6 Autos an. Mülltonnen und Reifen brannten und immer wieder explodierte Pyrotechnik. Erst gegen 0.30 Uhr beruhigte sich nach Angaben der Polizei die Lage. Im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahost kam es laut Polizei im gesamten Berliner Stadtgebiet zu Straftaten. So stellte die Polizei Sachbeschädigungen und zahlreiche antisemitische und gegen Israel gerichtete Farbschmierereien an Häuserwänden fest, sowie auch Hakenkreuze und nationalsozialistische Parolen. Am Abend beschädigten 2 unbekannt gebliebene Täter in der Breitenstraße in Mitte vor dem Bundesverband der deutschen Industrie eine Israel-Fahne. 2 mit PLO-Tüchern vermummte Männer spritzten eine rote Flüssigkeit auf die Fahne und flüchteten. Über den Brandanschlag oder den versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge hatten wir schon berichtet. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat dort die Ermittlungen übernommen. Die Gewerkschaft der Polizei forderte am Donnerstag, dass Berlins Politik die aktuellen Haushaltsberatungen unterbricht. Wir benötigen umgehend Mehrausgaben in die technischen und digitale Ausstattung bei Polizei und Justiz. So Landeschef Steffen W. Themenwechsel, die Frankfurter Buchmesse ist da. Sie ist am gestrigen Mittwoch, dem 18. Oktober eröffnet worden. Sie geht bis zum 22. Oktober. Die Frankfurter Buchmesse ist die größte und wichtigste Deutschlands und auch eine der größten der Welt. Sie findet 2023 zum 75. Mal statt. Verlage und Autoren präsentieren die Neuerscheinungen des Herbstes. Gastland ist dieses Jahr Slowenien. Bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse sorgte der slowenische Philosoph Slavoj Žižek mit seiner Rede für Tumulte. Tags darauf wurden die Verbrechen der Hamas diskutiert. Hamas ist eine islamistische Organisation. Wer das nicht wahrhaben will, schreibt die Taz, versteht nicht, was vor knapp 2 Wochen im Süden Israels geschehen ist. Sogenannte Kämpfer. Kämpfer ist als Bezeichnung für diese Leute ein schändlicher Euphemismus. Aber selbst sie als Terroristen zu bezeichnen, ist noch dazu angetan, den Charakter ihres Verbrechens gegen die Menschheit, ihre genozidale Kampagne gegen jüdisches Leben zu vernebeln. Die Hamas-Einsatzgruppen haben ganze Familien, junge und alte, Großmütter und Babys ermordet. Sie haben sie erschossen und bei lebendigem Leib verbrannt. Wer meint, hier zeige sich blinder Hass, geboren aus der Unterdrückung, lügt sich in die Tasche. Und wem nichts Dümmeres einfällt, als von Befreiungskampf und Dekolonisierung zu reden, macht sich mit dem Verbrechen gemein. Das schreibt Ulrich Guttmeier in einem Gastkommentar in der Taz. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Herr Guttmeier kommt dann auf die Buchmesse zu sprechen. Er sagt, der Islamismus ist eine totalitäre Ideologie, parallel zum Faschismus entstanden, mit dem er wesentliche Elemente teilt. Seine Theoretiker und Anhänger hassen die Moderne. Sie hassen die Emanzipation der Frauen, sie hassen Homosexuelle, sie hassen die freie Gesellschaft. Die Verkörperung und gleichzeitig Chiffre für die verhasste Moderne sind die Juden, die vernichtet werden sollen. Das Verbrechen der Hamas folgte diesem Programm. Und nun kommt er zu Slavoj Žižek. Man darf annehmen, so Herr Guttmeier, dass auch Slavoj Žižek das weiß, auch wenn er es in seiner Rede anlässlich der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse am Dienstag nicht erwähnt hat. Israel habe das Recht, sich gegen einen solchen Angriff zu verteidigen, sagte Žižek und ordnete den Massenmord in das Hamas-Programm ein, Israel zu vernichten. Aber es ging ihm um etwas anderes. Wer zu analysieren und zu kontextualisieren versuche, werde dieser Tage kritisiert. Die Palästinenser seien am Eröffnungsabend der Messe nur einmal erwähnt worden. Dann sagte der Theoretiker viel Richtiges, aber nichts, was nicht schon oft gesagt worden wäre, über die Besatzung palästinensischer Gebiete, über das ethnonationalistische Programm der derzeitigen israelischen Regierung, die nebenbei bemerkt, längst den Rückhalt der Mehrheit der Israelis verloren hat. Weswegen Zizeks Behauptung, nun habe die brutale und mitleidlose Attacke von Hamas innerisraelisch, die reingeschlossen, falsch ist. Am Mittwoch trafen sich im Veranstaltungszelt der Buchmesse auf Einladung von Penn Berlin der österreichische Schriftsteller Doron Rabinovici, der israelische, in Deutschland lebende Autor Thomas Dotan Dreifuß und der in einem Kibbutz im Süden Israels geborene Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, zusammen, um über das Grauen des antisemitischen Pogroms zu sprechen, wie Moderatorin Esther Shapira es formulierte. Meron Mendel hat einen Jugendfreund verloren. Kinder von Freunden wurden ermordet. Es sei vermutlich richtig, dass das Massaker kontextualisiert werden müsse, sagte Mendel. Es falle ihm aber schwer zu kontextualisieren, wenn er an den Freund denke, mit dem er früher Basketball gespielt habe. Ihn treibe etwas anderes um. Mir fehlt gerade die Anerkennung des absolut Bösen, ohne Wenn und Aber. Die drei Kibbutzim, die im Süden Israels zerstört worden sind, seien Symbole der absoluten Unmenschlichkeit. Deren Namen, Kafar Atzaberi oder Nahal Otz, müssten für sich stehen, ohne dass Zizek mir erklären muss, dass ich kontextualisieren soll. Über Kafar Atzaberi und Nahal Otz gibt es nichts zu diskutieren. Doron Rabinovici bekräftigte, Hamas sei es nicht darum gegangen, die Besatzung zu beenden oder einen Kompromiss zu erzwingen. Teile der Linken hätten einen merkwürdigen Reflex, wenn es um jüdisches Leben geht. In diesem Zusammenhang gab Rabinovici einen Satz, der einigen in den Ohren klingen müsse. Es gibt Momente, da ist es klüger, nicht klug zu sein. Einen so klugen wie leider nicht selbstverständlichen Satz hatte Zizek tags zuvor formuliert. Wer sagt, man könne nicht für beide Seiten gleichzeitig kämpfen, hat seine Seele verloren. Möglicherweise als Antwort darauf machte Rabinovici das Dilemma, dem sich der jüdische Staat gegenüber sieht, am Beispiel von Shakespeares Shylock deutlich. Ja, der Jude soll sein Recht bekommen, soll ein Pfund Fleisch herausreißen, aber ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Wir sind gegen Kriegsverbrechen, aber ich bin froh, dass ich Schriftsteller in Wien und kein General bin. Sein Berliner Kollege Thomas Dotan Dreifuß sprach von existenzieller Angst. Israel als sicherer Hafen für Juden habe es ihm erlaubt, in Berlin zu leben. Diese Gewissheit sei zerstört worden. Der Regen kam, langer Sehnt, heißer Fleck auf die glühenden Felder, auf die durstigen Wälder. Am Tag, als der Regen kam, langer Sehnt, heißer Fleck, da erblühten die Bäume, da erwachten die Träume, da kamst du. Ich war allein im fremden Land, die Sonne hat die Erde verbrannt, überall nur Leid und Einsamkeit. Und du, ja du, so weit, so weit. Doch eines Tags von Süden her, da zogen Wolken über das Meer. Und als endlich dann der Regen rann, fing auch für dich das Liebe. Als der Regen kam, langer Sehnt, heißer Fleck auf die glühenden Felder, auf die durstigen Wälder. Am Tag, als der Regen kam, weit und breit, wundersam. Hola Marisa, corazón, pues no, no hay palabras, no hay palabras. Es todo dantesco, dantesco. Ay, estamos hablando ya de mil muertos. Ten en cuenta que donde han entrado, la franja de Gaza colinda toda, los terrenos son kibbutz, son todo kibbutz, son los kibbutzim. O sea, curiosamente la gente más de la izquierda organiza, estaban organizando un concierto por la paz. Se cargaron a 250 jóvenes en el campo donde estaban haciendo la fiesta, el concierto por la paz. Han matado a una de nuestras mujeres del movimiento de Mujeres for Women, a que yo pertenezco, bueno, que no sé si te lo envié, pero ya te lo voy a enviar. Se la han cargado. Bueno, se han cargado, yo no sé, ahora no sé, estoy confusa si se la han llevado de rehén. Es decir, es que no hay palabras, o sea, ha sido un pogrom contra la población civil. Entraron en los kibbutz, claro, los kibbutz están no desguarnecidos, tienen su vigilancia, pero vamos. Y aparte que muchos con buenas relaciones, o gente que además trabaja mucho para la gente de la franja, o sea que... Bueno, es que no tengo palabras, tampoco. Entraron, se llevaron a familias enteras, a niños, a mamás con bebés, que los han raptado, que los tienen de rehenes. Te puedes imaginar en qué situación los tendrán, porque esa gente tiene una crueldad inmensa. Lo único que esperamos es que no les hagan demasiado daño si los quieren intercambiar por más presos dentro de Israel, aunque han dicho que pueden cambiarlos, vivos o muertos. O sea que no queremos ni pensar, estamos todos con el corazón en vilo. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 23. Oktober bis zum 6. November 2023. Thema Armutswelle in Barcelona und Spanien. Nach Angaben des INE, des INE, Instituto Nacional de Estadística, Das spanische Statistikamt ist die Zahl der Obdachlosen im Jahr 2022 um 22% gestiegen. 9% der Bevölkerung gibt an, dass man nur mit großen Schwierigkeiten bis ans Monatsende kommt. 21.684 Personen nehmen täglich die Obdachlosenunterkünfte in Anspruch, so die jüngsten Zahlen des INE. Nur 23% der Obdachlosenasyle sind staatlich. Alle anderen werden von privaten Stiftungen bzw. NGOs betrieben, etwa die bekannte Arels Fundación Stiftung. Viele der sogenannten neuen Armen sind Menschen, die sich nie im Leben hatten vorstellen können, einmal in einer der zahlreichen Hungerschlangen stehen zu müssen, das heißt den Essensausgabestellen, die in Deutschland Tafeln genannt werden. In der Calle Santa Ana, hier im Zentrum von Barcelona, zwischen der luxuriösen Porta del Ángel und der Rambla, befindet sich die Santa Ana Kirche und die Santa Ana Kirchengemeinde. Dort gibt es ein Feldlazarett und Essen für die Bedürftigen. Hier sieht man in den letzten Monaten Menschen, die bis vor nicht langem noch angestellte Arbeiter und Mittelschichtangehörige waren. Alleine von 2020 bis 2022 ist die Zahl der Acogidos, das heißt der sogenannten Aufgenommenen, um 10% angestiegen. Aus antidiskriminatorischen Gründen sind Begriffe wie Bedürftige, Beneficiarios, aus dem Vokabular der Organisatoren der Aufnahmestelle verbannt. Das heißt einfach nur Aufgenommene. Die Armut ist gekommen, um zu bleiben, heißt es in einem Artikel in der Vanguardia von vergangener Woche. Waren viele der halb privaten Aufnahmestellen für kurze Zeit geplant worden, wie die Essenshalle Comedor Solidario Gregal im Viertel Besós, seit 2013 in Betrieb, so ist die Bedürftigkeit, statt nach der Krise zu verschwinden, von Jahr zu Jahr nur noch gestiegen. 300 Esser und Esserinnen ist die maximale Zahl von Comedor Solidario, der Essensausgabestelle. Viele Menschen engagieren sich in den Aufnahmestellen für die Bedürftigen, Obdachlose, wohnungslose Migranten und Migrantinnen, Drogenabhängige, aus dem sozialen Netz gefallene Menschen. 54% der Hilfsbittenden haben spezifische Bedürfnisse. 46% sind Flüchtlinge bzw. Asylsuchende. 76,8% brauchen eine Unterkunft. 76,5% benötigen Beratung und Begleitung bei Behördengängen und Arbeitssuche. Die Zahl der Menschen, die in Hilfsinstitutionen arbeiten, beträgt 19.967 im Jahr 2022 allein hier in der Stadt Barcelona. 49% von ihnen beziehen einen Lohn, 44,6% sind Freiwillige bzw. ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, 5,9% stammen aus religiösen Einrichtungen. Ohne ehrenamtliches Personal könnte das gesamte Hilfssystem nicht funktionieren. Es ist ein Gebäude, das auf sehr wackeligen Fundamenten steht. Eine Metapher auf die Hauptursache der Armutswelle in unserer Gesellschaft, der Wohnungslosigkeit. 914 Obdachlosenasyle gibt es im Moment hier in der Stadt, 15% mehr als 2020, mit 26.690 Schlafplätzen, 64% privat organisiert. 81,2% der Plätze sind ständig belegt. Das heißt aber nicht, dass damit die Bedürftigkeit abgedeckt sei. Eine große Anzahl an Hilfsbedürftigen scheut es, die Asylplätze aufzusuchen. Dafür gibt es eine große Anzahl an Gründen. Etwa ihre Hunde, die sie nicht auf der Straße lassen wollen. Ihre Habseligkeiten, die sie nicht unbeaufsichtigt lassen wollen. Die Tatsache, dass sie dort nicht rauchen und keinen Alkohol trinken dürfen, etc. und vieles mehr. Hinzu kommt die beträchtliche Anzahl an Menschen, die direkt auf der Straße oder in Elendshütten unter Brücken oder am Stadtrand leben. Rosario Uriarte ist Koordinatorin im Feldkrankenhaus der Santa Ana Kirchengemeinde. Sie resümiert die Situation. Einmal kam einer der Hilfsbedürftigen zu mir und bedankte sich innig. Aber ich habe doch gar nichts für dich getan, sagte ich. Nichts, sagte er. Du hast mir zugehört. Seit einer Woche spreche ich schon mit niemandem. Ich dachte schon, ich wäre unsichtbar. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Barcelona Polizeistadt. Bürgermeister Jaume Colboni begrüßte Ende September 132 neue Polizistinnen und Polizisten der jüngsten Aufnahmeprozedur der neuen Ordnungskräfte für die Stadtpolizei Guardia Urbana. Damit steigt die Zahl dieser Polizei auf 3.403 Personen, die höchste Zahl in der Geschichte der Stadt. Die Aufnahmezeremonie fand im Kommissariat am Triumphbogen statt. Colboni kündigte eine weitere Aufstockung der Guardia Urbana für die kommenden Jahre an. Ziel sei die Zahl 3.500. Die Bürger wollen sich sicher fühlen, beschützt, sagte er. Sie schauen dabei nicht auf das Wappen der Polizeieinheiten. Auch Mossos de Squadra sind ständig in der Stadt im Einsatz. 215 an der Zahl. 40% aller Plätze sind Frauen vorbehalten. Schiedsrichterkauf beim FC Barça. Der Richter Nummer 1 beim Amtsgericht Juzgados von Barcelona hat nun gegen alle im Fall Negreira verwickelten Personen und Institutionen Ermittlungsverfahren eröffnet, darunter auch den Club FC Barça und ihre Präsidenten. Es geht um den Straftatbestand Bestechung. Am 29. September durchsuchte die Guardia Civil 12 Stunden lang die Räume des Schiedsrichterkomitees. Es geht um nichts Geringeres als den jahrzehntelangen Schiedsrichterkauf durch den Vorstand des FC Barça, in den mehrere Präsidenten des Clubs verwickelt sind, beziehungsweise verwickelt waren. Sandro Rossell, Josep Maria Bartomeu und die Ex-Direktoren Oscar Grau und Albert Soler. Barça-Fans, wenn sie auf die gekauften Spielergebnisse angesprochen werden, halten sich sofort die Ohren zu und beginnen mit hochrotem Kopf zu schreien. Das ist eine Intrige von Real Madrid. Das ist eine Intrige von Real Madrid. Und wir lachen über Fake News, Trump und Verschwörungstheoretiker, Aluminiumhüte und Echsenmenschen-Invasionen aus dem Weltall. Katalanisches Labyrinth. Die durch eine beispiellose historische Karambolage im Stimmenanteil des Wahlergebnisses vom vergangenen 23. Juli nach den Parlamentswahlen in Spanien entstandene Situation hat wahrhaft groteske Züge angenommen. Justizflüchtling Puigdemont stellt immer neue Forderungen, um im Gegenzug einer Regierung Sanchez die Stimmen der 7 Schunz-Abgeordneten zu geben. Amnestie, Referendum, Staatshoheit über ein eigenes Finanzamt, Milliardenzahlungen aus Madrid als Ausgleich für angenommene historische Schulden und vieles, vieles andere mehr. Der katalanische Independentismo befand sich seit 2018 auf dem absteigenden Ast. Die Wahlergebnisse der Separatistenparteien ERC, Junts und CUP wurden schlechter und schlechter. Am Ende summierten sie noch gerade 35% in Katalonien. Und dann das Wahlergebnis. Ein goldener Apfel, wie wir gesagt hatten in einer anderen Sendung, ist diesen Leuten in den Schoß gefallen. Die Verhandlungen laufen hinter verschlossenen Türen ab. Manchmal dringt etwas durch. Puigdemont etwa soll unterschreiben, dass er nach der Amnestie nicht sofort wieder den Unabhängigkeitsrummel von Neuem beginnt. Und so weiter. Pedro Sanchez verspricht, großzügig zu sein. Die spanische Rechte ist entsetzt und organisiert Großdemos in Madrid und Barcelona, wie etwa am vergangenen 8. Oktober in Barcelona mit über 100.000 Personen. Später werden wir davon noch berichten. Barcelona, Drogenhauptstadt Europas. Der Druck der Polizei im Süden von Spanien hat den Drogenschmuggel aus Nordafrika und Südamerika in den letzten Jahren nach Nordspanien an die katalanische Küste verschoben. Katalonien ist im Moment das Einfallstor für Kokain, Heroin, Haschisch und Marihuana. Seit 2018 haben die Mossos de Squadra 40 Tonnen Haschisch, das aus Marokko stammt, beschlagnahmt. Bedenkt man, dass die Beschlagnahmung aller eingeführten Drogen etwa 2-3% beträgt, dann sind das über 1000 Tonnen, die hier ankommen. Allein die 40 Tonnen haben einen Marktwert von 240 Millionen Euro. Es geht hier also um Milliarden. Polizeiinformationen, der Mossos hat die Antidrogenbrigade allein in den ersten 9 Monaten dieses Jahres 38 Verfahren gegen Drogenhandel bzw. Haschischhandels eröffnet und durchgeführt. 11.685 Kilo Haschisch wurden beschlagnahmt, 912 Personen wurden verhaftet und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Laut diesem Bericht wurden 66% des beschlagnahmten Haschischs in sogenannten Narcolanchas genannten Drogenschnellbooten gefunden. Der Rest auf Straßen und besonders der Autobahn AP7, die Südroute Spaniens. Von hier geht der Transport dann weiter in Richtung Europa. Thema Spitzel im Einsatz. Das katalanische Parlament wird eine Untersuchungskommission ins Leben rufen, die das Infiltrieren der Independentismo-Bewegung und anderer politischer Bewegungen durch Spitzel untersuchen soll. Die Kommission wurde mit den Stimmen der Independentismo-Parteien ERC, Junts und CUP sowie der linksalternativen Kommunspartei beschlossen. Massen am Strand. Die Strände der Stadt Barcelona beschließen die Saison Sommer 2023 mit einem Massenbesuch an Menschen. Ein neuer Rekord. Vom 1. April bis zum 25. September dieses Jahres haben 5,2 Millionen Besucher die Strände der Stadt heimgesucht. Wie gesagt, ein neuer Rekord mit 200.000 Besuchern mehr als im Vorjahr 2022. August war hier der absolute Rekordmonat mit 1,57 Millionen Menschen gegenüber 989.000 im Vorjahr. Im Juli waren es 1,53 Millionen. Besonders die Strände der Barceloneta, San Sebastián, San Miguel und Somorrostro haben 14% mehr Badegäste zu verzeichnen. Der meistbesuchte Strand war der von Bogatell. Die Rettungseinsätze der Strandwächter bzw. Rettungsschwimmer haben mit 6.455 Einsätzen um 15% zugenommen. Was macht eigentlich unsere Bürgermeisterin Ada Colau, unsere Ex-Bürgermeisterin, seit ihrer Abwahl, wobei sie mit nur 350 Stimmen Unterschied hinter den Sozialisten zurückgelegen hatte, hat das Leben von Ada Colau sich sichtbar verändert. In der Öffentlichkeit ist die Ex-Bürgermeisterin, die von 2015 bis 2023 die Geschicke unserer Stadt leitete, kaum noch zu sehen, obwohl die zweifache Mutter und Parteiaktivistin der Partei Comuns weiterhin, wie gesagt, als Aktivistin im Büro der Partei tätig ist. Und jetzt kommt das Großartige an dieser Frau und diesen Leuten. Auf Dienstwagen und Privatbüro mit Sekretärinnen und so weiter hat Colau verzichtet. Ein Privileg, das andere Ex-Bürgermeister exzessiv wahrnehmen. Thema Baumsterben in Barcelona. 540 Palmen wurden seit dem tragischen Umknicken einer Palme am vergangenen 30. August in der Joaquín-Costa-Straße, die eine 20-jährige Frau tötete, bisher gefällt. Es war der Wipfel einer der zahlreichen Dattelpalmen, die der Stadt ihr malerisches Profil verleihen. 2500 dieser Palmen gab es vor dem Unfall. Experten kritisieren nun die Palmenabsägehysterie der Stadtverwaltung als zum größten Teil ungerechtfertigt. Die meisten der jüngst gekappten Palmen seien gesund gewesen, so heißt es. Das Rathaus habe fahrlässig gehandelt, auf Nummer sicher an falscher Stelle zu gehen. Auch der stadtbekannte Zeichner Nazario Luque, der ist Vater des Underground-Comics in Spanien und eine Legende, kritisiert das Baumtöten. Nazario wohnt an der Plaza Real in einer Dachmansardenwohnung und musste ohnmächtig mit ansehen, wie unten auf dem Platz vor seiner Nase am 6. Oktober 7 der herrlichen Palmen abgesägt wurden. Sie haben den malerischen Platz kaputtgeschlagen, kahlgeschlagen. Wenn etwas unser schönes Viertel Barrio Gótico definiert, dann sind es die Arkadenbögen und die Palmen, so der Maler. Sie haben den Platz verwüstet, das ist fatal. Nazario hat mit den Gartenamtangestellten gesprochen. Sie hätten zugegeben, dass man die Palmen auf Verdacht und vorsichtshalber abgesägt habe. Den genauen Grund, warum die sogenannte Mörderpalme umgeknickt war, hat man bisher noch nicht finden können. 58 Palmen der Stadt wurden auf Verdacht hin als gefährlich eingestuft, mit der Auflage, sie regelmäßig zu überprüfen. Im Stadtgebiet von Barcelona gibt es 250.000 Bäume, 12.000 von ihnen Palmen. Die am meisten verbreiteten Spezies sind die Palme Washingtoniana und die Canariensis-Palme. Die als am problematischsten eingestufte Palme ist die Dattelpalme. Seit 2014 wird diese Palmenart nicht mehr im Stadtgebiet angepflanzt. Marsch gegen die Amnestie. Auf der Großdemonstration der spanischen konstitutionalistischen Sociedad Civil Catalana nahmen am vergangenen 8. Oktober laut Angaben der Guardia Urbana Polizei 50.000 Menschen teil, viele Anhänger der rechten Parteien PP, Vox und Ciudadanos. 300.000 sollen es laut Veranstalter gewesen sein. Es ging den Paseo de Gracia hinab zur Plaza Catalunya. Der Protestmarsch richtete sich gegen das von der Regierung Sánchez angestrebte Amnestiegesetz, das auf die katalanischen Separatistenpolitiker zugeschnitten ist, denen man Straffreiheit zusichern will, wenn sie über ihre Abgeordneten eine weitere Amtszeit für Sánchez ermöglichen. Das ist der Deal. Das Thema ist absolut heikel und hat Proteste selbst im Lager der Sozialisten hervorgerufen. Der am 1. Oktober 2017 nach einem illegalen Referendum ausgerufene Separatstaat Kataloniens wurde sofort wieder zurückgerufen. Puigdemont und seine Getreuen flohen ins Ausland, andere wie Oriol Junqueras landeten im Knast. Sie wurden nach 3 Jahren begnadigt. Eine Amnestie würde Puigdemont die Rückkehr nach Spanien ermöglichen. Puigdemont a prisión, riefen Tausende auf der Demo am 8. Oktober. Puigdemont ins Gefängnis. Eine Amnestie wäre nicht nur politisch, sondern auch juristisch ein nicht ungefährlicher Schachzug mit nicht absehbaren Folgen für das spanische Rechtssystem und die Idee der Gewaltentrennung im Staate. Auch in Brüssel demonstrierten zeitgleich ca. 200 Personen im Europaviertel gegen die Amnestie. Ja, Niemandsland, ne? Ja, ist eine irgendwie tolle Sendung, ne? Die machen das gut. Ist immer interessant, ne? Die erklären einem das nämlich so ganz genau, was da alles so, also wie das zusammenhängt, ne? Ach so, ja, übrigens, ich heiße Egon Kneck aus Knautsbach, ne? Ja, hier. Also, sag mal, was in der Politik und, ja, wie das so ineinander greift alles. Finde ich gut. Also, echt klasse Sendung, ne? Thema Miethölle, Wohninferno Barcelona. Die Preise für Wohnraummieten in Barcelona steigen auf die Rekordziffer von 1.123 Euro Durchschnittspreis für eine Wohnung. Das sind 3% mehr als noch im ersten Halbjahr 2023 und 12,7% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Spirale des Wohnraumwuchers scheint unaufhaltsam nach oben zu gehen. Wohnungen unter 1.500 Euro Monatsmiete sind so gut wie nicht mehr zu bekommen im Stadtgebiet hier in Barcelona. So die Incasol, das ist der Indikator des Immobilienmarktes. Mieterverband und Landesregierung sind sich einig. Eine Mietpreisbremse sei unvermeidlich und erwünscht. Sie wissen, bald wird in Barcelona nur noch Investorenpublikum aus aller Welt leben. Dann haben wir eine schöne Stadt, aber ohne Einwohner. Und die letzte Meldung kommt aus der Rockwelt. Stones und Barça. Eine irre Werbekampagne hat sich die Marketingabteilung des FC Barça ausgedacht, beziehungsweise die Marketingabteilung der Stones. Beim Klassiker El Clásico gegen Real Madrid werden die FC Barça-Spieler die Stones-Zunge auf dem Trikot tragen. Heute geht zusammen mit dem Erscheinen der neuen Stones-CD Angry ein Foto durch die Weltpresse. Ron Wood, Mick Jagger und Keith Richards, die alten Herrschaften, halten die Trikots des FC Barça mit der Stones-Zunge in die Kameras. Kino im Niemandsland. Heute auch Bammel mal wieder mit von der Partie, seit langem nicht da gewesen. Er wird uns gleich ein paar Informationen zum aktuellen Kinogeschehen hier in der Hauptstadt Kataloniens schildern. Meine lieben Hörer und Hörerinnen von Radio Niemandsland, ich freue mich sehr, dass ich endlich mal wieder zu Gast bin hier, nach langer Abstinenz. Bambule auf der Leinwand, es geht um großes Kino, es ist Herbst, die Leute gehen wieder ins Kino. Ich freue mich sehr, hier im Radio Niemandsland auf Kontrabanda FM 91,4 endlich mal wieder Kinoprogramme zu empfehlen. Und es geht auch direkt los in Norddeutschland, wo ich herkomme, sagt man nie an Schnacken, Furzen, Knacken. Also nicht lange sappeln, gleich eins auf die Nase hauen. Und das machen wir heute, und zwar visuell und musikalisch. Und es geht um das In-Edit Film Festival, das Filmfestival, bei dem fast alle Kontrabanda FM Mitarbeiterinnen und alle Leute, die damit solidarisch sind, regelmäßig in der Schlange stehen. Ich finde das total toll, dass es wieder stattfindet, und ich freue mich sehr darauf. Es geht los am 25. Oktober. Zum Zeitpunkt meiner Aufzeichnung ist es noch nicht angefangen, aber wenn ihr das hört, dann läuft das schon. Und ich komme mal direkt zum Programm. Nee, vielleicht erstmal ein paar Daten zum Festival selbst. Es läuft im Kino Adibau. Adibau Multicines, Calle Adibau Nummer 5. Los geht's am 26. Oktober, und es läuft bis zum 5. November. Jeden Tag gibt's fantastische Musikfilme, und ich finde, die haben wieder einen wahnsinnig tollen Blumenstrauß aus tollen Musikfilmblumen zusammengeschnürt. Wir sollten das genießen. Solche Sachen sieht man eben doch besser auf der großen Leinwand, und vor allen Dingen hört man sie da besser als auf dem heimischen Rechner. Vielleicht erst einmal ein paar Daten zu dem Festival selbst. Also, wo das stattfindet, wisst ihr schon. Der Eintritt kostet, glaube ich, 9 €, aber es gibt sogenannte Abonos, und die finde ich ziemlich toll. Die kann man nämlich teilen, und dann kann man mit Freunden ins Kino gehen. Der günstigste ist der Eintritt von 35 € für 5 Sessiones. Ich habe mir gleich einen gebucht für 52 €. Das sind 8 Sessiones en tu cuenta. Also da kriegt man schon ein bisschen mehr zu sehen. Ich habe, und ihr hoffentlich auch, bucht ihr euch einfach so ein Ticket. Dann gibt es noch Tickets für 74 und 85 €. Aber das darf jeder selbst entscheiden. Oder jede. Kommen wir mal zum Programm. Es gibt eine ganze Menge toller Musikfilme, finde ich. Natürlich ist der hiesige Mainstream genauso vertreten wie Weltmusik, Jazz, alle möglichen Musikrichtungen aus der ganzen Welt. Und das finde ich das Tolle an diesem Festival. Aber die Clausura, also den Abschlussfilm am 5. November, macht einen Film über Little Richard. Da freue ich mich sehr drauf. Dann gibt's eine Menge prominenter Gäste. Pete Doherty wird unter anderem da sein. Und es gibt natürlich auch einen Haufen prominenter Filme. Neben dem Film über Little Richard gibt's einen neuen Film von Martin Scorsese über die New York Dolls. Ich würde mal sagen, die waren schon so Wegbereiter für das, was wir heute als die aktuelle Gender-Diskussion bezeichnen oder beraten würden. Ob Martin Scorsese da viel neues Material rausgekitzelt hat, wage ich zu bezweifeln, aber der Film ist immerhin 144 Minuten lang und aus dem Jahr 2022, also ganz daneben wird er wohl nicht liegen. Punkrock-Fans wissen, um welche Band es geht. Personality Crisis, also um die New York Dolls. Ich spare mir mal einen Kommentar darüber, weil ich habe mir weder den Trailer angesehen noch den Film. Für Punker gibt's natürlich, und Punkerinnen, einen Film über die Birthday Party, die ehemalige Band von Nick Cave. Da bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Dann gibt's einen Film für Jazzfans, glaube ich, unglaublich spannend. Max Roach, genau, Jazzdrummer, der man auf jeden Fall im Auge behalten muss. Punkrock-Fans kommen auch mit Gogol Bordello, oder Bordello spricht man sie, glaube ich, aus, auf ihre Kosten. Ein Konzertfilm aus dem Jahr 2023 von Ned Pommer und Eric Weintraub. Dann gibt es einen spannenden Film über 80er Jahre Musik, nämlich über Cyndi Lauper. Wer kennt die nicht? Also das Programm ist wirklich bunt gemischt, und im internationalen Wettbewerb läuft ein Film, der mich sehr interessiert. Auch wenn man vielleicht denken mag, dass dem nichts Neues mehr hinzuzufügen ist, nämlich über Pink Floyd, die Syd Barrett-Story, also über den frühen Musiker von Pink Floyd, Syd Barrett. Ich höre mir den auf jeden Fall auch an, weil ich bin einfach neugierig, aber Cyndi Lauper, die Carpenters, eine Band aus den 70er Jahren und 80er Jahren, die bestimmt Popmusikfans begeistern wird. Und ich habe mir noch zwei Filme rausgesucht, die ich euch ein bisschen ausführlicher vorstellen möchte, nämlich Fatboy Slim, Right Here, Right Now. Ich glaube, den Song kennt fast jeder. Techno-Pop-Song aus den vergangenen 25 Jahren. In einer Zeit, als Techno-Musik noch was ganz Neues war, hat er angefangen und der hat ein Konzert gemacht in Brighton. Umsonst und draußen für mehr als 250 Gäste. Der meint Norman Cook, das ist der Sänger oder der Headliner von Fatboy Slim und der Mastermind hinter diesen fantastischen Beats. Das muss man schon so sagen. Und ich bin sehr gespannt, weil da sind Leute dabei wie Simon Pegg und Nick Frost, also so ganz bekannte Schauspieler aus England, von denen ich großer Fan bin übrigens. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen Punkrock-Spirit haben. Dann gibt's im Spanien-Programm einen Film, der heißt La Singla, und den würde ich euch ganz dringend ans Herz legen. Der Film ist von 2022 von der Regisseurin hier aus Barcelona. Paloma Zapata heißt sie, das ist 90 Minuten lang und es ist ein Film über eine Flamenco-Tänzerin, die in den 60er Jahren, glaube ich, ziemlich populär war. Ich hatte jahrelang ein Schwarz-Weiß-Foto von ihr an meiner Wand hängen, ohne zu wissen, wer das ist. Und ich freue mich sehr auf diesen Film, der läuft am 31. Oktober um 19 Uhr. Da gibt es richtig was auf die Glocke, Flamenco-mäßig. Also ich glaube, es wird sehr spannend. Die haben diverse Leute aus dem Film eingeladen und tatsächlich ist es der Regisseurin gelungen, die Originalprotagonistin aufzutun. Das ist super spannend und ich freue mich sehr auf den Film, wie ihr hört. Dedi, wenn du ein paar Tipps hast, bist du jetzt am Start? Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn du den Trailer, den man bei YouTube angucken kann, einspielst, weil da gibt es ein paar deutsche Dialogszenen in dem Trailer, die ich ganz witzig finde. Und ich persönlich freue mich sehr auf das In-Edit Film Festival. Ciao, danke, dass ihr mir zugehört habt. Und Deli, spiel den Trailer ein oder sag was zum In-Edit. Tja, Bammel, den Trailer kann ich leider nicht einspielen, weil ich ihn verzweifelt gesucht und nicht gefunden habe. Gerade hier im Internet, während du gesprochen hast. Und zum In-Edit Festival hast du schon erschöpfende Auskunft gegeben. Und zum Dritten ist uns die Zeit jetzt davongerannt. Ich muss mich schon verabschieden. Ich sage Tschüss, Adeo, Agur. Vielen Dank, Bammel, an dich, dass du hier im Studio warst und uns das In-Edit Festival vorgestellt hast. Tschüss, Agur, Adeo. Ihr Detlef Jeskals. Jo! Lieblingsflasche ausgelöst.